S2, Spielzeit. Die Kunst des Erzählens. Chinggis Aitmatov. Wie Chinggis Khan sich die Macht holte. Bei Chinggis Khan gibt es viele сказано, написано, существует много легенд. Über Chinggis Khan wurde viel erzählt, geschrieben. Es gibt sehr viele Legenden über Chinggis Khan. С одной стороны, он реальная историческая фигура, безусловно. Einerseits ist er zweifellos eine historische Figur. С другой стороны, его сопровождает такой мифологический, значит, образ определенный. Zugleich begleitet ihn eine Art von mythologische Gestalt. Никто не знает, где он похоронен. Niemand weiß, wo er beerdigt ist. Его похоронили таким образом, что все свидетели были потом уничтожены. Angeblich wurde er von Menschen bestattet, die als Zeugen dieser Bestattung später alle umgebracht worden sind. Власть для Чингисхана была наивысшим смыслом жизни, мира, вообще бытия. Die Macht war für Chinggis Khan der höchste Sinn des Lebens und des Daseins. Дело в том, что Тимучин, будущий Чингис Хан, и его младший брат Хасар, они были, в общем, из бедного рода, выходцы из бедного рода. Die Brüder Timirchan, der spätere Chinggis Khan, und der jüngere, второй брат Хасар, entstammten einer armen Sippe. Но судьба, история повернулась таким образом, что они смогли вскоре захватить, так сказать, подчинить себе многие племена окружающие. Die Geschichte, die sich aus der Tätigkeit der beiden ergeben hatte, lief darauf hinaus, dass sie also ziemlich bald die sie umgebenden Stämme sich unterwerfen konnten. И возник такой момент, когда все окружающие племена и народы, в общем-то, оказались в подчинении вот этим двум братьям, Тимучину и Хасару. Und es war bald der Zeitpunkt erreicht, dass alle umliegenden Stämme und Völkerschaften in das Herrschaftsgebiet und der Macht dieser beiden Brüder, Тимурчин und Хасар, fielen. И вот так возникало, это было начало возникновение нового царства или вот будущей великой монгольской чингисхановской империи. Und das war der Anfang des künftigen großen mongolischen Imperiums unter Chinggis Khan. Но до великого могущества еще было далеко. Aber es war noch ein weiter Weg dahin. Это было только начало пути. Das war der Anfang des Weges. И впервые, видимо, Чингис Хан столкнулся с тем, что есть власть как таковая. Ganz offenkundig ist in dieser Zeit Chinggis Khan zum ersten Mal mit der Frage konfrontiert worden, was heißt das überhaupt, die Macht? Was ist das an sich? Дело в том, что в один прекрасный день к нему прибыл посланник от его собственного брата Хасара. Es handelte sich schlicht und einfach darum, dass eines Tages ein Abgesandter seines Bruders Hasar bei ihm die Timurchin aufkreuzte und ihm einen Vorschlag im Namen des Bruders zu machen hatte. Они жили в разных местах, видимо. Sie lebten an unterschiedlichen Orten. Было расстояние между ними немалое. Die Entfernung zwischen den beiden Orten war nicht sehr klein. Прибывший посланник, он был, в общем, уважаемый князь, но он. Der Abgesandte war ein Noyon, also ein Fürst, ein hochgeachteter Mann aus Khorsars Umgebung. Chinggis Khanом, будущим Чингис Ханом, он высказал мысль, которую просил его передать его брат Хасар. Und im Gespräch mit Тимурчин, dem späteren Chinggis Khan, legte dieser Noyon die Worte des jüngeren Bruders da. Der jüngere Bruder machte dem älteren einen Vorschlag. Он передал ему сказать, что они должны быть благодарны покровителям, своим покровителям родовым, небу, Богу. что теперь они, значит, признаются как два великих хана. Und das lief etwa so ab. Sie, die Brüder, sollten ihren Gönnern, dem Himmel, Gott und allen dankbar dafür sein, was sie in die Lage versetzt hat, dass sie die beiden großen Khans ihrer Zeit sind. И что теперь надо разумно править покоренными народами. Und dass man jetzt auf vernünftige Weise die unterworfenen Völker regieren müsste. И поэтому он ему предлагает. Und deshalb schlägt der Jüngere dem Älteren vor, любя его как брата и уважая, aus Liebe und Achtung gegenüber dem Bruder, да, чтобы один день был ханом он, Хасар, другой день его брат Темучин. Und dass sie sich die Macht teilen. An dem einen Tag ist Chosar der Khan und am nächsten Tag Timuchin. И так каждый день. То один, то другой. Und so jeden Tag. Jeden Tag wechseln sie. Ну, в конце концов, можно и так. Пять дней один хан. Man könne das auch. Fünf Tage lang machen. Пять дней другой брат хан. Die nächsten fünf Tage wird dann der andere. То есть чередоваться, разделяя власть. Die Macht zu teilen und die Macht zu wechseln. Видимо, это была какая-то первая еще очень форма предлагаемой демократии, еще очень такой примитивной демократии. Ganz offenkundig handelt es sich hier um eine der ersten, freilich primitiven Formen der Demokratie. Темучин, будущий Чингисхан, выслушал внимательно. Темучин, der künftige Genghis Khan, hörte sich das aufmerksam an. И сказал, да, что над этим надо подумать. Sagte, ja, darüber muss man nachdenken. Он серьезно будет думать. Er würde sich ernsthaft den Kopf darüber zerbrechen. И сказал, что спасибо за такое вот посланнику, за то, что вы приехали с такой вестью. Und eröffnete ihm den Dank an den Bruder. Und auch an ihn, den Sendboten, да, auszusprechen. Одарил его подарками. Stattete ihn mit reichen Geschenken да, aus. Сказал, что вот он еще должен подумать. И, даст, и потом даст знать. Und bat um Bedenkzeit. Er würde sich die ganze Sache durch den Kopf gehen lassen und dann mitteilen, zu welchem Ergebnis er gekommen sei. И как только этот посланник, но и он убыл, und als dieser Noyon, der Sendbote, weggegangen war, он немедленно собрал боевой отряд конников, versammelte Genghis Khan sofort seine Reiter, eine Kampfgruppe, и немедленно пошел, вышел в путь, то есть отправился в путь, und machte sich mit ihnen auf den Weg, потому что он понял, что власть надо или отдавать, или захватывать. Er hatte begriffen und für sich geklärt, die Macht muss man entweder hergeben oder sich erobern. Конечно, он не мог согласиться на то, и это было бы совершенно. Für ihn war нереально, für ihn war es unreal und unmöglich, diesen Vorschlag zu akzeptieren. Несмотря на то, что они два родных брата, völlig unabhängig davon, dass sie они не могли, leibliche Brüder waren. Допустим, он не мог этого допустить. Er konnte das nicht zulassen. И вот с этой целью он отправился в путь с боевым отрядом, с вооруженными людьми, с верными und mit seinen bewaffneten Kriegern war er nun auf dem Weg. А его мать Аголион, um zu einem bestimmten Ziel zu kommen, währenddessen hatte seine Mutter oder die Mutter beider Оголион mit Namen, да, да, которая поняла, в чем дело, begriffen, worum es ging, решила спасти своего младшего сына. Sie wusste, was dem jüngeren Bruder bevorstand und sie war fest entschlossen, den jüngsten Sohn zu retten. На самой быстроногой верблюдице, und ist auf der schnellsten Kamelstute, die sie hatte, отправляется в погоню, чтобы догнать своего старшего сына, den älteren Sohn Timuchin, den späteren Genghis Khan, nachgejagt, um ihn einzuholen und zu überholen. Да. И если не догнать, то обогнать и быть там на месте у своего младшего сына, чтобы его защитить от старшего брата. Zu überholen, um vor ihm an dem Ort zu sein, wo der jüngere Bruder ist, und ihn zu warnen. И вся эта легенда и миф, она, конечно, свидетельствует о том, что материнское чувство, любовь материнская превыше всего, и она превыше политических страстей, если можно так выразиться. Diese Legende über Genghis Khan ist voll davon, unter anderem, dass die Mutterliebe viel stärker ist und das Mächtigste gegenüber allen politischen Überlegungen, auch gegenüber der Macht. Sie ist stärker als alles. Она Andere. Держит путь. Sie ist auf dem Weg dorthin. На бегу. Und im Galopp. И видит два гуся, летящих мимо нее. Und sieht, wie zwei Wildgänse an ihr vorüberfliegen. Гуси пролетают и обгоняют ее. Diese Wildgänse fliegen schneller, als sie reiten kann. Überholen. И вот возникает песня, которая до сих пор живет. Und dann entsteht ein Lied, das es bis heute gibt. Обращаясь к гусям, говорит, die Mutter, die sich an die Wildgänse wendet. Два сизокрылых брата. Zwei geflügelte Brüder. Куда вы спешите? Wohin eilt ihr so schnell? Куда вы спешите? Что вы хотите? Was wollt ihr nur? Если бы и мои сыновья могли лететь, как вы, два сизокрылых брата. Wenn nur meine beiden Söhne so miteinander fliegen könnten, wie ihr beiden, geflügelte Geschwister. Крыло к крылу. Flügel an Flügel. Соприкасаясь с крыльями в чистом небе. Unter klarem Himmel. И чтобы на них любовались каждый, кто увидит, как они летят. Und dass jeder Mensch, der sie sieht, sich an ihnen ergötzen kann. Потому что в полете und sieht, wie sie im Flug дух красоты с ними vereint sind mit dem Geist der Schönheit. Дух красоты и дух дружбы. Und der Freundschaft. Вот такая песня сопровождает ее. So ein Lied begleitet sie. Ну, она прибывает к месту, к ставке своего младшего сына. Sie langt an dem Ort, wo der jüngere Sohn но, а, но она прибывает с опозданием. Aber mit Verspätung. Казнь уже идет. Die Hinrichtung ist schon im Gange. По монгольскому обычаю брат не имеет права проливать братскую кровь. Nach einer mongolischen Überlieferung darf ein Bruder das Blut des Bruders nicht vergießen. Но есть другой способ. Aber es gibt ein anderes Mittel zu töten. Его младший брат был схвачен. Der jüngere Bruder wurde gefasst. С перевязанными руками, закручен в кошму. Und in einen Teppich eingerollt. И эту кошму, значит, воины били ногами. Und die Krieger sind auf diesem Bündel, dem in einen Teppich eingewickelten Horsar herumgetreten. Таким образом они его убивали, не проливая крови. Auf diese Weise haben sie ihn getötet, ohne Blut zu vergießen. Это зрелище предстало перед взором матери. Dieses Spektakel spielte sich vor den Augen der Mutter ab. Она упала на колени. Sie fiel auf die Knie. Выпростила свои груди. Und öffnete ihre Brust. И сказала, глядя на то, вот эту грудь ты сосал, und эту грудь он сосал. Und sah zu Genghis Khan. Я вас родила. Und sagte, mit dieser Brust habe ich dich genährt, so mit der anderen, deinen jüngeren Bruder. Как же смеешь ты убивать своего родного брата? Wie kannst du es nur wagen, deinen leiblichen Bruder zu töten? И тогда тот ответил, будущий Чингис Хан. Und dann hat der künftige Чингис Хан geantwortet. Мать, ты не понимаешь одного. Mutter, du begreifst eines nicht. У власти не может быть братьев. Die Macht kennt keine Brüder. Власть никогда не имеет ни братьев, ни сестер. Die Macht hat weder Brüder noch Schwestern. Власть может быть только сама по себе. Macht besteht nur für sich selbst. Сама по себе и своими подданными, покоренными. Nur für sich selbst und mit den Unterworfenen und Untertanen. Так начинал он свой путь. So hat er seinen Weg begonnen. Великой мировой власти. Zur Weltherrschaft. Sie hörten Die Kunst des Erzählens. Genghis Aitmatov. Wie Genghis Khan sich die Macht holte.